Anne Chilling am Mikrofon. In den nächsten 2 Stunden hören wir rein in das neue Soloalbum von Tindersticks-Sänger. Und hier kommt daraus die Single A New Real Stuart E. Staples. Desperation, a space. Ein netter Zeitgenosse ist der Fritz Feig. Er besingt jetzt die beste Gelegenheit. Es ist soweit, alles im grünen Bereich. Alles geht seinen Weg von früh bis spät. Dass es so bleibt, ist eine Frage meiner Bequemlichkeit. Denn wenn ich jetzt stehen bleib, dann bleibt's dabei. Bleibt's dabei. Und was mich so mürbt in der Mitte der Nacht, ich hab auch nicht vieles ins Trockene gebracht. Da stehen noch tausend Ideen auf meinem Plan. Wollt auch mal sehen, ich fang da mal an. Jetzt ist die beste Gelegenheit, wenn alles jetzt die beste Zeit. Jetzt ist die beste Gelegenheit. Jetzt ist die Möglichkeit hier nun, mal endlich was anderes zu tun. Jetzt ist die Zeit für beste Gelegenheit. Alles nun, was mich bremst, das hat halte Verbot. Denn wenn ich mich jetzt hängen lass, dann war es das. Wenige Chancen hab ich genutzt, goldene Klinken hab ich bewusst nie geputzt. Viele Offerten hab ich vertan, wollen auch mal sehen, ich fang da mal an. Jetzt ist die beste Gelegenheit, wenn alles jetzt die beste Zeit. Jetzt ist die beste Gelegenheit. Jetzt ist der richtige Moment. Der Motor brennt 110%. Jetzt ist die beste Zeit für Gelegenheit. Arm aufs Herz und der Blick zurück. Ab sofort zählt der Augenblick, denn die Devise ist sowieso, die Zeit ist reif für mehr Risiko. Jetzt ist die beste Gelegenheit, wenn alles jetzt die beste Zeit. Jetzt ist die beste Gelegenheit. Jetzt ist die Möglichkeit hier und nun, mal endlich was anderes zu tun. Jetzt ist die Zeit für beste Gelegenheit. Jetzt ist die beste Gelegenheit, wenn alles jetzt die beste Zeit. Lasst euch berieseln alle 14 Tage und dann für 14 Tage mit der Sendung Macht dir Lebenslust. Mit unserem neuen Kollegen Bastian Lee Jones. Und jetzt kommt er mit seinem neuen Titel. Thank you. Dear listeners, come rain or shine, always hold your sweetheart in your arms. Yours, Bastian Lee Jones. Ein sehr gutes Duo aus Tunesien jetzt auf Radio Marabu. Sie nennen sich Yuma. conversation. You'll be the one who cannot talk. All your insides fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. Who hates you when you think you got the world all so stacked? They're the ones who spit at you. You will be the one screaming out. Don't leave me. I'm wrong. tenderly. Take it in as a Hallo, mein Name ist Philipp und ich bin Sänger der Band Treptow und ihr hört Radio Marabu. Ich halt meinen Kopf ans kühle Fenster. Die Straßenbahn folgt ihren Schienen. Die letzten Tage im September. Es ist wie damals in Berlin. Ich bin ein Kind und sammle Stein und lass sie übers Wasser springen. Die Wolken ziehen, die Sonne scheint und es ist wie damals im April. Und irgendwo im Nirgendwo vom alten Ost-Berlin fährt eine Straßenbahn im Herbstwind durch den Kiez. Es riecht nach Regen und ist schön, wenn ich es will, als wäre nichts gewesen wie damals im April. Das erste Laub fällt von den Bäumen, die Blätter tanzen mit dem Wind. Ein leichter Regen streift die Häuser, es ist zu lang nicht mehr Berlin. Ich halt meinen Kopf ans kühle Fenster, such in den Wolken nach deinem Bild. Die letzten Tage im September, es ist schon lang nicht mehr April. Und irgendwo im Nirgendwo vom alten Ost-Berlin flattern die Tauben im Herbstwind durch den Kiez. Es riecht nach Regen und ist schön, wenn ich es will, als wäre nichts gewesen wie damals im April. Marabu gleitet ja auch vom Frühjahr in den Sommer. Das war ein 30 Minuten Nonstop Music Blog mit mir an der Chilling. Und besucht auch mal unsere Webseite www.radiomarabu.de. Am 30. Juni geht's nicht ins Freibad, sondern zum Radiotag nach Hilden. Radio Day 2018. Ab 12 Uhr trifft sich dort die alternative Radioszene Europas. Ehrengast ist unter anderem Ad Roland, der nicht nur von Hilversum 3 bekannt ist, sondern auch als Berater deutscher Privatradios wie RSH. Radio Schleswig-Holstein. Ein weiterer Schwerpunkt ist Radio Mi Amigo. Mega. Auf dem Podium diskutieren Wim de Groot und Ferry Eden. Der Eintritt beträgt 12 Euro. Alle weiteren Infos auf offshoreradio.de. Hi, ich bin Ferry Eden. Und natürlich bin ich auch wieder dabei beim Radiotag in Hilden. Lordnitter für Radio Marabu. Aus spektrum.de. Fest steht, die Art, wie wir Wirtschaft und Gesellschaft organisieren, wird sich fundamental ändern. Wir erleben derzeit den größten historischen Umbruch seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Auf die Automatisierung der Produktion und die Erfindung selbstfahrender Fahrzeuge folgt nun die Automatisierung der Gesellschaft. Damit steht die Menschheit an einem Scheideweg, bei dem sich große Chancen abzeichnen, aber auch beträchtliche Risiken. Treffen wir jetzt die falschen Entscheidungen,

die Landluft ist kein Honigschlecken, unsere drei Dorfdeppen rennen heute um die Welt. Der erste kriegt 50 Groschen, der zweite in die Goschen, der dritte wird erschossen. Die Landluft ist auch gefährlich, lebensgefährlich, ehrlich. Mit Benzetonium, Chloridan, Phenimon. Hodeln wir Grund, hodeln wir Boden. Dixiglovarin, Pyracol, Cardium. Friss die Kuh, leg das Huhn. Gestern war Winterkirschen pflücken, heute feiern wir Ernte, dank mit Todel, Gejodel und Watschen, Tanz. Das stört einen Berg und er schüttelt sich entsetzt und der Lawine lawint alle zu guter Letzt. Alternative Music. Das ist unser Format. Okay. Aber auch von Chanson bis Klassik bieten wir euch Einblicke in andere Formate. Bleibt offen mit Radio Marabu. Europe's Alternative Music. Radio Marabu. Bei uns wissen die DJs, warum sie Musik spielen. We all have a hunger. We all have a hunger. Welche Musik sie spielen. Spielen. Jetzt. Karussell besingt in Leipzig ihre Stadt. Radio Marabu. So an, wie auf Wolken zu gehen, in ihrem Schatten.

Muskel ist trainiert. Ein Maschinengewehr voll mit Argumenten. Hey, welches Ziel hast du anvisiert? Wer bist du? Lass mal. Karussell ging ja aus Renft hervor und die kommen jetzt mit ihrem Hit Wiegenlied für Susanne. Nun also kommt deine Zeit. Wie wird sie sein, Susanne, Susanne? Mutter hat dir schon ein Kleid sorgsam gestickt. Susanne, Susanne, Susanne, Susanne, oh du, Susanne. Und der Vater hat ein Pferd dir gebaut, ein rosa Schaukelpferd. Und der Vater singt auch nicht mehr so laut, damit er dich nicht stört. Nun kommt deine Zeit, lang sei dein Leben der Himmel weit, Himmel weit. Schnapp ein und wache auf und werde du, Susanne, Susanne. Nimm deinen Weg, nimm deinen Lauf, Sternenkind du, Susanne, Susanne, Susanne, Susanne, oh du, Susanne. Das war ein wunderschönes Lied, Wiegenlied für Susanne mit Renft. Und jetzt kommt anschließend Susanne Fassbender mit Twilight Café.